Wenn die Leute einem zuhören sollen, reicht es nicht, ihnen einfach auf die Schulter zu tippen. Man muss sie mit einem Vorschlaghammer treffen. Erst dann können sie sich ihrer Aufmerksamkeit gewiss sein. Die Frage ist doch wohl, was macht sie zu etwas Besonderem, dass die Leute ihnen zuhören sollten? Ich bin nichts Besonderes. Ich war nie außergewöhnlich, aber das, was ich tue, ist es.